zerrinnen die Seele mein. Sonnenschein, Sonnenschein, die Welt soll sein voll Sonnenschein. Der kalte Reif an unseren Seelen wird nicht mehr unsere Seelen quälen. Dank dir, dank dir. Und das Eis an unseren Händen kann das Fühlen nicht mehr beenden. Dank dir. Dritte rein in die Seele mein. Sonnenschein, Sonnenschein, die Welt soll sein voll Sonnenschein. All die dicken wollenen Mützen müssen uns nicht mehr beschützen. Dank dir, dank dir. Und der Hauch rein in die Seele mein. Sonnenschein, Sonnenschein, die Welt soll sein voll Sonnenschein. Eiskalte Lügner machen Frieden.